Club und bin gleich mittendrin. Die Bitch will ein Drink und ich geb ihr meinen Gin. Meine Sicht, sie verschwimmt. Der Barkeeper weiß ganz genau, was ich trinke. Er weiß, was ich trinke. Sie wollen mir einen Oscar geben für meinen Film. Ich werd nicht mit Opfern reden, also chill. Egal was dort kommt, ja, ich bleib wie ich bin. Ja, ich baller die Lines und danach ein paar Pillen. Mein Joint ist so grün, dicker, grün wie der Grinch. Dieser Trap-Shit macht mit euch Typen keinen Sinn. Ja, ihr labert und labert, doch macht keinen Gewinn. Ja, ihr wollt mir jetzt folgen, denn wisst nicht wohin. Ihr fühlt meine Songs nicht, nein, ist doch kein Ding. Gewöhnt euch mal dran, denn so werd ich jetzt klingen. Sie schieben jetzt Krise, weil ich auch noch singe. UFO 361, das ist mein Neubeginner. Bombay Gin, ich trinke wieder Bombay Gin. Bombay Gin, ich trinke wieder Bombay Gin. Ich kann euch nicht sehen, so als wäre ich blind. Fixiert auf mich selbst, ja, ich werde beginnen. Ich mach, was ich will, ja, ich mach, was ich will, ja. Sie wollen wissen, was ich jetzt als nächstes bring. Jetzt guckt ihr zu, wie UFO übernimmt. Beweise euch, dass die anderen Lügner sind. Sie sagen, der Typ, dicker, spinnt, weil sie sehen, was ich mach, was ich sage, das stimmt. Ich folge von jetzt an nur noch meinem Instinkt. Ich lass die quatschen, denn ich mache mein Ding. Ich klär deine Olle, nur wenn ich mal grinst. Denn sie sagt, ja, sie liebt meine goldenen Grills. Eure Tracks, eure Beats, dicker, einfach zu stimmen. Und jetzt wundert euch nicht, warum euch nichts gelingt. Sie schieben jetzt Krise, weil ich auch noch sing. UFO 361, das ist mein Neubeginn. Ich trinke wieder Bombay Gin. Bombay Gin. Ich trinke wieder Bombay Gin. Ich geh an die Bar, doch die haben nichts mehr da. Dicker, gib mir mal bitte ein Gin. Dicker, gib mir ein Gin. Bitte gib mir ein Gin. Ich geh an die Bar, doch die haben nichts mehr da. Dicker, gib mir mal bitte ein Gin. Gib mir ein Gin, bitte ein Gin. Bombay Gin. Digga, gib mir mal bitte ein Gin. Ja, ich geh an die.